Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands der Piratenpartei NRW vom 13. bis 26. November 2015. Sonstiger Antrag, Ticket Nummer 165054, Antrag Mamberaum. Dieser Antrag ist vom Lutz und er beantragt einen eigenen permanenten Mamberaum mit vollen Rechten. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Sonstiger Antrag, Ticket Nummer 166504, Domain Paderborn. Dieser Antrag ist von Paki. Hiermit beantrage ich beim Landesvorstand, die Domain piratenpartei-paderborn.de auf den Landesverband zu übertragen, damit die Website zukünftig seitens UTZA weiter betreut werden kann. Ist alles schon vorbereitet, die AG Technik weiß Bescheid. Dieser Antrag wurde angenommen.